1. Drie Jahr lang herrschte Frieden in der Region, wann das es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Aram und Israel kam. 2. Im dritten Jahr jedoch reist Josaphat, der König von Juda, nach Samaria, den König von Israel offiziell zu besuchen. 3. Der König von Israel erklärt seinen Bienten, dass Ramoth in Gilead rechtmäßig ihnen gehor, sie jedoch untätig blieben, anstatt es den Aramäern zu entreißen. 4. Fragte Josaphat, ob dieser in im Kampf Ramoth unterstützen word, woraufhin Josaphat sein uneingeschränkte militarische Solidarität zusichert. 5. Denich bat Josaphat den König von Israel darum, zu es den Willen des Herrn durch ein prophetisch Anfrage zu erkunden. 6. Daraufhin versammelte der König etwa 400 Propheten, die im einstimmig den Sieg versprachen und behaupteten, Gott werde die Stadt in sein Gewalt geben. 7. Josaphat war jedoch skeptisch und erkundigt sich, ob es nicht noch einen weiteren Propheten des Herrn gäbe, den man befragen kann. 8. Ahab antwortet, dass es noch Mika, den Sohn Jimlas, Jeb, den jedoch Hossi, da dieser im Stets Unheilstadt Erfolg prophesy. 9. Trotz seines Widerwillens befahl der König von Israel einem Bienten, Mika unversuglich herbeizurufen und vor den Thron zu bringen. 10. Waren dessen Sassen bade Koniger in ihren Praktigen gewonden auf Thronen Stadt von Samaria, waren die Propheten vor ihnen Eiervisionen bekundeten. 11. Zedekiah, einer der Propheten, fertigt Eisenhornern und behauptet, der König werde die Aramäer damit bis zu ihrer Vernichtung niederstossen. 12. All anderen Propheten schlossen sich dieser positiven Vorhersagen und ermutigten den König, wolle zuversicht gegen Ramoth in Gilead vorzurücken. 13. Der Boot, der Mika holt, drangte in dazu, sich der Meinung der anderen Propheten anzuschließen und dem König ebenfalls Guts zu verheißen. 14. Mika jedoch entgegnet entschlossen, das ausschließlich das verkunden word, was der Herr im personlich mitteilen word. 15. Also vor dem König erschien, forderte dieser in auf, über den Erfolg des Feldzugs zu erteilen, worauf Mika zunächst ironisch den Sieg prophezeit. 16. Der König erkannte den Untertan und beschwor Mika, im Namen des Herrn nichts als die reine Wahrheit über die Zukunft zu sagen. 17. Daraufhin beschrieb Mika ein Vision, in der das Volk Israel y scharf one hörten auf den Bergen zerstreut war, was den Tod des Anführers andutet. 18. Ahab wante sich daraufhin und Josaphat und betonte, dass genau diesart von negativer Prophesying von Mika erwartet habe. 19. Mika fu forden berichtet von einer himmlischen Versammlung, in der Herr auf seinem Thron saß, umgeben vom gesamten Heer des Himmels. 20. Der Herr fragte, wer Ahab dazu verleiten kann, gegen Ramoth zu ziehen, damit dort im Kampf falle, worauf versche den Vorschlag gemacht werden. 21. Schließlich trat ein Geist vor den Herrn und botten, Ahab durch ein gezielt Torschungserschlag zu bewegen. 22. Auf die Frage nach der Methode erklärt der Geist, word als Lügengeist in den Mund aller Propheten Ahabs treten, woraufhin der Herr im den Erfolg zusagte. 23. Mika erklärt dem König Nunafen, dass der Herr einen Lügengeist in sein Propheten gelegt habe, da sein Untergang bereits beschlossen sei. 24. Emport über dies Osage schlug Zedekiah Mika ins Gesicht und fragte spottisch, why der Geist des Herrn von ihm zu Mika gewechselt sei. 25. Mika antwortet ruhig, dass Zedekiah die Wahrheit und dem Tag erkennen word, und dem sich in einem inneren Zimmer verstecken muss. 26. Der König von Israel befahl daraufhin, Mika festzunehmen und in unter die Aufsicht des Stadthauptmanns Amon und des Prinzen Joe zu stellen. 27. Ordneten, Mika bei minimaler Verpflegung im Gefängnis zu lassen, bis selbst siegreich und unversehrt aus dem Krieg zu rückkehren. 28. Mika entgegnet, dass der Herr nicht durch in gesprochen habe, falls der König tatsächlich wohlbehalten zu rückkehren sollte, und rief. Das Vokals Jugenden. 29. Angeachtet der Warnung zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, gemeinsam gegen Ramoth in Gilead in den Krieg. 30. Ahab schlug Josaphat vor, das selbst sich verkleiden word, waren Josaphat sein königlichen gewonder Trajan soll, kein direkt ziel zu sein. 31. Der König von Aram hat jedoch seinen Offizieren befohlen, ihr Angriff ausschließlich auf den König von Israel zu konzentrieren und all anderen zu ignorieren. 32. Als die aramäischen Wagenlenker Josaphat in seinen königlichen Kleidern sahen, hielten sie in Furchtgebend griffen ihnen, woraufhin Josaphat laut Hilfe schrie. 33. Sobald die Angreifer bemerkten, dass es sich nicht den König von Israel handelte, brachen sie die Verfolgung ab und setzten ihr such fort. 34. Ein aramäischer Soldat schoss jedoch zufällig einen Pfeil ab, der ab genoren einer angeschützten Stelle zwischen den Teilen seines Panzers traf. 35. Obwohl die Schlacht immer heftiger ward, hielt sich der Verwundete König den ganzen Tag aufrecht in seinem Wagen, bis am Abend infolge des Blutverlusts verstarb. 36. Bei Sonnenuntergang verbreitet sich der Befehl durch das gesamte Heer, dass jeder Soldat in sein eigenes Stadt und sein eigenes Land zurückkehren soll. 37. Nachdem der König gestorben war, brach man seinen Leichnam nach Samaria, wo schließlich mit den üblichen Ehren begraben ward. 38. Als man seinen Wagen am Tisch von Samaria reinigte, legten han sein Blut auf, genau wie der Herr es zuvor durch sein Propheten angekündigt hat. 39. Weitere Details über Ahabs Herrschaft, einschließlich seiner Bauprojekte wie des Elfenbeinpalasts, sind in den Chroniken der Könige von Israel dokumentiert. 40. Nach Ahabs Tod trat sein Sohn Ahasja die Nachfolgen und übernahm die Herrschaft über das Königreich Israel. 41. Josaphat, der Sohn Asas, hat sein Regierung seit über Juda bereits im vierten Jahr der Herrschaft Ahabs in Israel angetreten. 42. War von 30 Jahr alt bei seinem Amtsantritt und Regiert ins Gesamt von 20 Jahr lang von der Hauptstadt Jerusalem aus 43. Josaphat folgte dem Vorbild seines Vaters Asa und handelte stets nach den Geboten des Herrn, one von diesem Rechtschaffenen Weg abzuweichen. 44. Dennoch wurden die lokalen Opferstatten nicht vollständig besiegt, so dass das Volk dort weiterhin Opfer darbracht und Raucherwerk verbrannte. 45. Waren seiner gesamten Regierungszeit pflegte Josaphat ein friedlich Beziehung zum König von Israel und vermied unnötige Konflikte. 46. Die übrigen Taten Josaphats, sein militärischen Erfolge und sein Regierungsführung sind in den Chroniken der Könige von Juda ausführlich beschrieben. 47. Setzte zu dem die religiöse Reinigung des Landes fort, in dem die verbliebenen männlichen Tempel Prostituierten vertrieb, die Seat der Seat seines Vaters dort waren. 48. Zu dieser Seat gab es in jedem keinen eigenständigen König, sondern das Land ward von einem eingesetzten Statthalter verwaltet. 49. Josaphat versucht, den Seehandel zu fordern, in dem Schiff für den Goldtransport bot. Doch dies Erlitten bereits im Hafen von Isjon Geber Schiffbruck. 50. Als Ahasja von Israel vorschlug, ein Geminsame Expedition zu Unternchman, lente Josaphat Diocese Angebotzer zu Semenabit Jedok AB. 51. Schließlich verstarb Josaphat und word im Grab seiner Vorfahren in der Stadt Davids Beigesetzt, woraufhin sein Sohn Joram die Herrschaft übernahm. 52. Ahasja, der Sohn Ahabs, begann sein Zwerige Herrschaft über Israel in Samaria waren des siebzenten Regierungsjahres von Josaphat in Juda. 53. Ahandelte jedoch gegen den Willen des Herrn und folgte dem schlechten Beispiel seiner Eltern sowie dem Vorbild Jerobeams, der Israel zur Sünde verleitet hat. 54. Durch die Verehrung des Gottesbull provosierte den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, in gleicher Weise, wie es sein Vater Ahab getan hat.